haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Geständnis. Ich verbrachte 2 ruhige Wochen in meinem Büro, wo einzig ein Ventilator arbeitete, während ich die Beine hochlegte und im Fernsehen alles Mögliche lief, was ich aber jeweils nach wenigen Minuten schon wieder vergessen hatte. Langsam gewöhnte ich mich an den Müßiggang. Doch dann meldete sich eine junge Frau, die meine Dienste in Anspruch nehmen wollte. In der Stadt ist der Wagen genial. Allerdings wird es sehr eng, wenn zum Beispiel meine Mutter mitfährt. Noch habe ich nicht richtig verstanden, weshalb ich sie begleiten soll und auch nicht, was sie mir dafür bezahlen. Ist doch ganz einfach. Mein Ex will mich noch einmal sprechen. Eine letzte Aussprache. Und er hat mir am Telefon gesagt, dass er mir etwas gestehen oder beichten möchte. Als Beichtvater tauge ich nichts. Sie sollten es mit einem Pfarrer versuchen. Es gibt sicherlich welche, die man mieten kann. In letzter Zeit häufen sich die Fälle, bei denen ein Ex seine Ex umbringt und sich dann selber erschießt. Ihr Freund neigt zu Gewalttaten. Er hat mir gedroht, dass er mir etwas antut, wenn ich nicht zu ihm zurückkomme. Dann sollten Sie die Polizei einschalten. Sind Sie immer so begeisterungsfähig, wenn man Ihnen eine Arbeit anbietet? Mit Gefahrenzulage kostet Sie das mindestens 600. 600? Für eine gute Stunde Arbeit? Ja, ein Anwalt würde für das Geld nicht mal den Telefonhörer in die Hand nehmen. Für 600 kann ich mir mindestens 2 Bodyguards mieten. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. 300. Das ist ein gutes Honorar. Sie müssen mich nur im Auto begleiten und im Auto warten, während ich mich mit meinem Ex unterhalte. Es war wenig, aber es war mehr, als ich in den vergangenen 2 Wochen verdient hatte. Deshalb zwängte ich mich in den Kleinwagen. Am Rückspiegel baumelte ein Duftbaum, der einen penetrant süßlichen Geruch absonderte. Meine Klientin fuhr uns zügig zu einer größeren Baustelle. Dort arbeitete ihr Ex. Leiden Sie an Asthma? Nein, nein, nein, aber dieser Duftbaum und meine Lunge passen nicht richtig zusammen. Ah. Sie können ja das Fenster öffnen. Draußen riecht es auch nicht besser. Er müsste eigentlich schon auf mich warten. Ein seltsamer Ort für ein Geständnis. Ja, ich habe ihm gesagt, dass ich ihn auf der Baustelle besuche. Und wo ist er jetzt? Zielt er auf einem Gerüst mit einem Präzisionsgewehr auf Sie? Ich hoffe, er kann schießen und trifft nicht mich. Das ist seltsam. Wir warten noch eine Weile, dann werde ich seine Kollegen fragen, wo er steckt. Die Weile wurde länger und länger. Meine Klientin trommelte auf dem Lenkrad und ich ließ den Blick über die große Baustelle wandern. Unzählige Wohnungen wurden gebaut. Als ich schließlich laut gähnte, stieg meine Klientin aus und erkundigte sich nach ihrem Ex. Wieder im Wagen machte sie einen besorgten Eindruck. Das ist seltsam. Er ist nicht zur Arbeit erschienen und meldet sich nicht, wenn man auf sein Handy anruft. Vielleicht hat ihn der Mut verlassen. Geständnisse sind nicht jedermanns Sache. Wir fahren zu ihm. Sie begleiten mich. Er könnte sich was angetan haben. Sie stellen sich das zu dramatisch vor. Die meisten Beziehungen enden ganz unblutig. Vielleicht liegt er mit der neuen Freundin im Bett. Ja, oder er hat sich gestern einen angetrunken und ist deshalb arbeitsunfähig. Nein, die Arbeit ist ihm wichtig. Unentschuldigt wegzubleiben ist nicht seine Art. Vielleicht sollten wir uns noch einmal über mein Honorar unterhalten. Mittlerweile ist schon mehr als eine Stunde vergangen. Ich bange um das Leben meines Ex und Sie denken nur ans Geld. Das ist wieder typisch. Ich bange seit Jahrzehnten um meine Existenz. Das ist typisch. Gut, 50 Franken. Mehr liegt nicht drin. Oh, dafür werde ich mich nicht in Gefahr begeben. Er wird Ihnen nichts antun. Höchstens mir oder sich selbst. Gleich sind wir da. Sie bog in eine schmale Einbahnstraße ein und hupte laut, als sich ein Motorrad von der falschen Seite näherte. Der Mann auf dem Motorrad zeigte ihr den Vogel, was meine Klientin mit einem lauten Fluch und einem gestreckten Mittelfinger quittierte. Vor dem Haus, in dem ihr Ex wohnte, sah ich einen Wagen, der mir bekannt vorkam und der nichts Gutes verhieß. Tatsächlich stießen wir im Treppenhaus auf einen Mann, dem man nirgendwo und zu keiner Tageszeit gerne begegnet. Na, Maloney, hat Ihr untrüglicher Instinkt Sie wieder mal an einen Leichenfundort geführt? Pete ist tot? Wer sind Sie? Und wer oder was ist Pete? Vielleicht ein Vogel oder eine Katze. Die Namen, die Menschen ihren Haustieren geben, sagen eine Menge über die Menschen aus. Ich habe ein Buch gelesen. Über Hunde, die ihr Herrchen Bello nennen? Was ist mit Pete? Hat er sich umgebracht? Niemand hat sich umgebracht. Es wurde lediglich eine Leiche gefunden. Nicht mehr ganz taufrisch. Genau genommen ziemlich alt. Ein Schädel. Ein Schädel? Hier im Haus? Jawohl. Der Schädel wurde in der Wohnung eines gewissen Pete Künstler gefunden. In Pietes Wohnung? Ein Schädel? Aber das ist unmöglich. Wo ist Pete? Pete Künstler ist flüchtig. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Das ist eine Weile her. Aber ich habe gestern mit ihm telefoniert. Vielleicht wollte er tatsächlich ein Geständnis ablegen. Ein Geständnis? Ja. Hat er den Schädel getötet? Und was ist mit den restlichen Knochen? Hat er die vielleicht bei Ihnen in der Wohnung versteckt? Das macht doch keinen Sinn. In Pietes Wohnung lag nie ein Schädel. Das hätte ich doch bemerkt. Wie hat die Polizei verständigt? Wir gehen davon aus, dass es Pete Künstler war. Er hat seinen Namen genannt. Und was genau hat er gesagt? Das geht Sie zwar nichts an, Maloney. Aber er sagte, dass in seiner Wohnung eine Leiche liegt und er wisse nicht, wie sie dahin gekommen sei. Der Mann klang reichlich verwirrt. Wir schickten dennoch eine Streife hin. Die Tür stand offen und der Schädel lag auf dem Bett. Auf dem Kopfkissen. Der Schädel lag auf dem Kopfkissen? Habe ich mich unklar ausgedrückt? Oder leiden Sie wie viele junge Menschen an diesem IPO-Syndrom mit dem Klingeln im Ohr? Ein Kopfkissen ist ein guter Platz für einen Schädel. Wir müssen nach Pete suchen. Wir? Ja, wir. Überlassen Sie das der Polizei. Vielleicht handelt es sich um einen Scherz. Schädel sind zwar nicht überall erhältlich, aber in Arztpraxen und an Universitäten, in Museen und Schulen findet man welche. Vielleicht wollte jemand Ihrem Freund einen Schreck einjagen. Er ist mein Ex-Freund. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Zuerst wollte er mich sehen, um mir ein Geständnis zu machen. Dann findet man in der Wohnung einen Schädel. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Nicht nur um ihn, auch um mich. Geisteskrankheiten sind nicht ansteckend. Sie glauben noch immer, dass er Ihnen etwas antun könnte. Wenn er verrückt geworden ist, dann ist er unberechenbar. So ist es doch, oder? Noch wissen wir nicht, ob er verrückt geworden ist. Der Druck am Arbeitsplatz wird immer größer, Maloney. Das verstehen Sie nicht, weil Sie nicht regelmäßig arbeiten. Immer mehr Menschen drehen durch, klappen zusammen oder kaufen sich bunte Plastikschuhe. Meine Klientin zog mich am Ärmel weg. Ich schlug vor, etwas essen zu gehen, was sie ablehnte, da sie noch immer den Schädel im Kopf hatte. Schließlich tranken wir in meinem Büro je einen Kaffee und je einen Whisky und überlegten uns, wo wir nach dem verschwundenen Ex meiner Klientin suchen sollten. Meine Klientin hatte einen wichtigen Termin, deshalb durfte ich allein nach Pete Künstler suchen. Ich fand ihn weder in meinem Büro noch in dem kleinen Restaurant, in dem mir auf einem großen Teller ein kleines Stück Fleisch serviert wurde. Auch bei der Polizei rätselte man über Aufenthaltsorte. Sterbeort von J. Moriso. Und diese Rätsel werden immer schlechter. Nicht mal der Vorname wird ausgeschrieben. Dabei wäre es wichtig zu wissen, ob dieser Moriso und Jonathan oder Jakob hieß. Immerhin habe ich schon 4 Buchstaben des Sterbeortes. Puri. Seltsame Stadt. Klingt irgendwie finnisch. Was meinen Sie, Maloney? Ich meine, dass Sie sich um den Schädel kümmern sollten, anstatt Ihren eigenen Schädel mit schlechten Kreuzworträtseln zu martern. Ein übler Scherz, Maloney. Der Schädel sieht täuschend echt aus, ist es aber nicht. Die Dinge werden vor allem für die Gotik-Szene produziert. Das sind diese bleichen Schüler in schwarzen Klamotten, die gern Blut trinken und schreckliche Musik hören. Ah, dann stammt der Täter aus der Gotik-Szene. Es gibt in der Wohnung keine Einbruchsspuren. Wahrscheinlich hat sich dieser Pete Künstler einen Scherz erlaubt. Dafür wird er zur Rechenschaft gezogen. Wir werden ihm eine gesalzene Rechnung zusenden. Der Mann ist spurlos verschwunden. Das interessiert uns nicht. Es gibt bis jetzt keine Vermisstenanzeige und auch keinen Hinweis auf ein Gewaltverbrechen. Vielleicht ist der zweite Buchstabe falsch. P. Tori. Das klingt noch finnischer. Kennen Sie einen Finnen, der J. Morison heißt? Ja. Ja, aber klar, da oben heißen noch alle am Ende Sohn. Wenn Sie einen Sohn hätten, dann würde der im Norden Maloni-Sohn heißen. Ah. Nein, warten Sie. Die nehmen jeweils den Vornamen. Das wäre dann Philipp-Sohn. Und wenn der Philipp-Sohn auf den Vornamen Morris getauft wäre, dann hieße dessen Sohn Morris-Sohn. Aber ist das jetzt in Schweden oder Island? Nein. In Island heißen alle Töchter Dottir. Da würde Ihre Tochter Philipp Dottir heißen. Sie haben zweifellos wieder ein Buch gelesen und alles durcheinander gebracht. Wenn Sie sich nicht um Piet Künstler kümmern, dann werde ich das tun. Tun Sie das, Maloni, und wenn er tot ist, melden Sie sich bei uns. Aber wenn es geht, nur während der Bürozeiten. Immerhin erhielt ich noch die Auskunft, dass Künstler nicht aktenkundig war. Meine Klientin hatte sich mittlerweile bei Künstlers Eltern erkundigt, die aber auch nicht wussten, wo sich ihr Sohn aufhielt. Ich fuhr in mein Büro und erhielt am frühen Abend, überraschend, Besuch. Sie suchen Piet Künstler? Wie kommen Sie darauf? Hängen in der Stadt schon Plakate? Piet steckt in Schwierigkeiten. Und Sie könnten ihm helfen. Das könnte ich. Na wunderbar. Und wie stellen Sie sich das vor? Sie waren mit Carol Frauchiger zusammen in Piets Wohnung. Ich bin Ihnen gefolgt. Ich möchte, dass Sie künftig für Piet arbeiten und nicht für seine Ex. Und wer sind Sie? Seine Hopp und Ex? Das geht Sie nichts an. In was für Schwierigkeiten steckt der Künstler und weshalb kann er mir diese nicht persönlich schildern? Er fürchtet um sein Leben. Das tun viele. Weil sie zu viel rauchen oder weil sie an Verstopfung leiden. An was leidet Herr Künstler? Der Schädel, den man in seiner Wohnung fand, war er echt? Haben Sie Geld dabei? Ja. Meloni funktioniert wie eine dieser Spielshows. Zuerst geht es nur um 100, dann um 200 und am Schluss um viel mehr Geld. Nicht schlecht für den Anfang. Und war der Schädel echt? Nein. Die Polizei geht von einem makaberen Scherz aus. Das war kein Scherz. Herr Künstler weiß, wer dahinter steckt. Wenn ich nicht mit ihm persönlich sprechen kann, werde ich nicht für ihn arbeiten. Er stellt zwei Bedingungen. Erstens, brechen Sie sofort den Kontakt zu seiner Ex ab. Zweitens, zählt er auf Ihre Verschwiegenheit. Ersteres ist bereits geschehen. Frau Frauchiger hat mich nur für ein paar Stunden engagiert. Und was meine Verschwiegenheit angeht, so ist sie legendär. Legendär, ich spreche nicht mal im Schlaf. Wenn Sie ein wenig hierbleiben, können Sie sich davon überzeugen. Piet befindet sich in Lebensgefahr. Glauben Sie, dass es da angebracht ist, mich anzumachen? Wir könnten ja darauf zurückkommen, wenn ich die Lebensgefahr beseitigt habe. Ich hoffe, Sie meinen das nicht wörtlich. Was? Die Lebensgefahr beseitigen. Oder arbeiten Sie nebenbei auch noch als Auftragskiller? Nur wenn ich nicht gerade als Tango-Lehrer in einer Schwulenbar arbeite. Heute um Mitternacht auf diesem Parkplatz. Sie zeigte auf einen Kartenausschnitt, auf dem ich eine Gegend erkannte, in der es um Mitternacht nur wenig Verkehr und noch weniger Passanten gab. Der ideale Ort für einen Hinterhalt. Danach ging sie und hinterließ eine dezente Duftnote. Ich fuhr zur Baustelle, auf der Künstler arbeitete, und fragte mich durch bis zu einem Mann, der sich als Künstlers bester Freund entpuppte. Vor 2 Wochen hat jemand 2 Reifen an seinen Wagen zerstochen. Und es gab auch anonyme Anrufe. Er wirkte beunruhigt, wollte mir aber nicht sagen, warum. Hat er eine neue Freundin? Ich glaube schon. Habe ihn in der Stadt mal mit einer langhaarigen Frau gesehen. Sahen schon sehr vertraut aus. Die andere, die Carol, das war eine Nervensäge. Eifersüchtig und misstrauisch. Und optisch, naja, nicht mein Typ. Aber die neue... Die sieht toll aus. Kann es sein, dass er die Trennung von Carol Frauchiger noch nicht überwunden hat? Sie sind gut. Er war froh, sie endlich los zu sein. Sie behauptet das Gegenteil. Na, so läuft das. Ich hatte mit meiner Frau 2 Jahre Krieg, ehe alles geregelt war. Am Schluss stritten wir um alberne Teppiche, grauenhaft. Sind Sie verheiratet? Eine Scheidung könnte ich mir nicht leisten. So ist es. Als Mann zahlt man drauf. Und wie? Wenn die Frau sagt, dass man Traum mir zumuten könne zu arbeiten, dann hast du das Geschenk. Hat sich Piet Künstler seit seinem Verschwinden nicht bei Ihnen gemeldet? Nein, das ist ziemlich seltsam. Ich hoffe, dass ihm nichts zugestoßen ist. Grüßen Sie ihn, wenn Sie ihn sehen. kann ich mir seinen Spind ansehen. Spind? Ja. Ach so, Sie meinen den Kasten. Nein, das geht nicht. Auch die Baustelle dürften Sie nicht betreten. Hat er mal Andeutungen gemacht, dass es in seinem Leben etwas gab, was er bis heute bereut? Wer hat das nicht? Wenn ich an meine Ehe denke, naja, schwamm drüber. Wie so oft wusste der beste Freund kaum etwas zu berichten. Ich vertrieb mir die Zeit bis Mitternacht mit einem Film, in dem ein Mann einer Frau nachstellte, die ein Doppelleben führte. Doch es blieb rätselhaft, welches von beiden langweiliger und öder war. Unterwegs zum Parkplatz trank ich eine Tasse Kaffee. Als ich ausstieg und mich umsah, entdeckte ich schemenhaft eine Gestalt und eine Hand, die mir zuwinkte. Ich ging auf die Hand zu. Sind Sie sicher, dass Ihnen niemand gefolgt ist? Wer kann schon sicher sein heutzutage? Hat Ihnen Jeanette gesagt, worum es geht? Die schöne Jeanette macht sich Sorgen um ihr Leben. Das klingt schon fast nach einem Heiratsantrag. Es gibt eine Geschichte in meinem Leben, die mich jetzt einzuholen scheint. Ich bin wahrlich nicht stolz darauf. Das spielt keine Rolle. Der Olle Meloni ist keine Moraltante. Für ein angemessenes Honorar gebe ich keinerlei Geräusche von mir, während Sie Schreckliches beichten. Ich habe vor 5 Jahren einen sterbenden Mann einfach liegen lassen. Ist das alles? Ist das nicht genug? Ich war betrunken, der andere auch. Er ist gestürzt, ist mit dem Kopf auf dem Bordstein aufgeschlagen. Anstatt ihm zu helfen oder die Sanität anzurufen, bin ich einfach weggegangen. Vielleicht hat sich der Mann nur eine Platzwunde zugezogen. Ich war mir immer sicher, dass das eines Tages auf mich zurückkommt. Und jetzt ist es soweit. Der Schädel auf meinem Bett war ein deutlicher Hinweis. Sie glauben, dass sich der Mann oder jemand, der den Mann kannte, an Ihnen rächen will? Jemand will mich töten. Und weshalb hat dieser jemand 5 Jahre gewartet? Das weiß ich. Vielleicht dauerte es so lange, bis er herausfand, dass ich es war. Die Gegend scheint bei jugendlichen Rasern beliebt zu sein. Mist, der fährt auf uns zu. Da kann er nicht durch. Wir rannten an einer Laderampe vorbei und brachten uns in Sicherheit, während der Angreifer mit quietschenden Reifen davonfuhr. Es war zu dunkel, um zu erkennen, wer am Steuer saß. Aber die Automarke konnte ich mir gut merken. Piet Künstler zitterte wie Espenlaub. Und ich konnte ihm das nicht verübeln. Künstler beruhigte sich bei einer Flasche Wein, während ich mich mit Kaffee wach hielt. Im Nebenraum wurden auch nach Mitternacht Pizzas gebacken und der Duft ließ meinen Magen frohlocken. Doch vorerst hieß es, wachsam zu sein, denn ich konnte nicht ausschließen, dass uns der Amokfahrer weiterhin im Auge hatte. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Glauben Sie, dass es etwas bringt, wenn ich zur Polizei gehe und den Vorfall von damals gestehe? Ein solches Geständnis bringt einen Racheengel nicht zur Vernunft. Wir müssen herausfinden, wer es auf Sie abgesehen hat. Können Sie mich bezahlen? Das geht schon, ja. Allerdings nur, wenn ich nicht meinen Job verliere. Sie sollten sich morgen bei Herrn Hirt melden. Er lässt Sie grüßen. Sava, netter Kerl. Hat er auch ziemliche Probleme mit seiner Frau. Was ist mit Carol? Sie arbeiten hoffentlich nicht mehr für Sie. Die Dame sagte mir, dass Sie ein Geständnis machen wollten. Ich? Ja. Nein. Wozu auch? Carol wusste ja von dem Mann. Sie hatten es ihr erzählt. Ja. Sie sagte, ich solle das alles vergessen. Was geschehen ist, ist geschehen. Aber ich kann es nicht vergessen. Es nagt an mir. Soll ich Sie an einen sicheren Ort bringen? Ja. Bringen Sie mich zu Jeanette. Keine sehr gute Idee. Wenn Sie der Angreifer über einen längeren Zeitraum beobachtet hat, dann kennt er Ihre neue Freundin. Also gut. Was schlagen Sie vor? Er schaute mich irritiert an, nachdem ich ihm die Adresse genannt hatte. Schließlich willigte er ein. Als der neue Tag anbrach, war mein neuer Klient in Sicherheit und ich gähnte vor dem Polizeipräsidium ausgiebig, ehe ich mich hineinwagte. Üble Sache, Maloney. Dieser Piet Künstler behauptet, dass ein Unbekannter hinter ihm her ist. Ist mitten in der Nacht auf einer Polizeiposten erschienen und hat randaliert. Der Mann war betrunken, deshalb wurde er für eine Nacht verwahrt. Sie dürfen ihn ruhig noch etwas länger verwahren. Genau genommen so lange, bis ich herausgefunden habe, wer ihn umbringen will. Ach was, der junge Mann will sich doch nur wichtig machen. Einmal im Leben so richtig im Mittelpunkt stehen. Dafür tun junge Menschen alles. sogar im Fernsehen herumtanzen oder sich rund um die Uhr von Kameras beobachten lassen. Das ist Revers, Maloney. Pervers, Maloney. Wurden am Schädel, der in Künstlers Wohnung gefunden wurde, Fingerabdrücke sichergestellt? Weshalb sollten wir einen Gegenstand, der nichts mit einem Verbrechen zu tun hat, spurentechnisch untersuchen, Maloney? Weil diese Spuren zu jener Person führen, die ein Verbrechen im Sinn hat. Wir haben die Wohnung freigegeben, weil nichts darauf hindeutete, dass sich jemand Zutritt zu der Wohnung verschafft hat. Wenn Sie mich fragen, hat dieser Künstler den Schädel selber aufs Bett gelegt? Der Mann will in die Zeitung, Maloney. Große, fette Schlagzeile. In meinem Bett lag ein Mädel, Schädel. Freundin wusste von nichts. Jetzt fürchtet der Schädel um sein Leben oder so ähnlich. Es war gut möglich, dass mich in diesem Fall alle anlogen. Von der Ex über den Ex bis hin zur neuen Freundin. Doch was machte das für einen Sinn? Kein Mensch bezahlt einen Privatdetektiv, um in die Zeitung zu kommen. Um mehr über meinen neuen Klienten zu erfahren, fuhr ich noch einmal auf die Baustelle. Dort machte ich eine überraschende Entdeckung. Ja, das ist mein Wagen. Etwas nicht in Ordnung? Gestern Nacht hätte mich ein solcher Wagen beinahe überfahren. Gibt eine Menge davon. Ich muss jetzt arbeiten. Es interessiert Sie nicht, wie es Piet Künstler geht? Doch, natürlich. Wie geht es ihm? Den Umständen entsprechend. Er glaubt noch immer, dass Sie ein netter Kerl sind. Bitte, ich muss jetzt die Arbeit. Warum haben Sie das getan? Ich habe nichts getan. Sie wollten uns beide über den Haufen fahren. Nein, nur ein wenig Angst machen. Nur Angst machen. Ich bin kein... Nein, nur Angst machen. Und weshalb? Bitte, Sie müssen es für sich behalten. Ich wollte ihr nur einen Gefallen tun, weil... Ich komme einfach nicht los von ihr. Was? Sie haben im Auftrag Ihrer geschiedenen Frau gehandelt? Wie? Nein, Carol. Carol Frauchiger? Sie haben ein Verhältnis mit ihr. Sie hat gesagt, wenn ich ihr einen Gefallen mache, dann würde sie... Ach, wie ist mir das peinlich. Irgendwie ist mein Hormonspiegel völlig durcheinander seit der Scheidung. Ich denke ununterbrochen an sie. Die Frau ist zu jung für sie. Ich weiß, was soll ich tun? Der Piet hat sie einfach so abserviert. Sie hat geheult, ich habe sie getröstet. Da ist es passiert. Diese Gefühle, einfach überwältigend. Und weshalb sollten Sie Piet Künstler einen Schreck einjagen? Weil er sie so verletzt hat. Die Carol ist ganz sensibel. Ach, wenn sie das nach außen nicht zeigt. Der Kreis schloss sich und der Maloney fühlte sich ziemlich veräppelt. Deshalb genehmigte ich mir in meinem Büro einen Whisky, ehe ich mit einem Kreuzworträtsel und einem Haftbefehl die junge Frau aufsuchte. Sie arbeitet in einem Kleidergeschäft. Im Namen des Haftbefehls, Sie sind gesetzlich. Oder so ähnlich. Auf der Stelle! Was ist los? Verfolgen Sie einen Ladendieb? Wir verfolgen nur Schwerverbrecher. Ladendiebe werden auf der Flucht erschossen. Das spart den Steuerzahlern Millionen. Ach. Schön wäre es ja. Hier im Geschäft wurde eine Frau schon dreimal erwischt und die saß noch keinen Tag im Gefängnis. Dafür werden Sie schon bald in einer netten kleinen Zelle sitzen. Ich? Ja. Das ist doch lächerlich. Anstiftung zum Mordversuch ist kein lächerliches Delikt. Weit schlimmer aber ist die Irreführung der Polizei. Ich soll die Polizei irre gemacht haben? Ich habe nicht gesagt, dass sie uns irre gemacht haben, aber in die Irre geführt. Das ist etwas völlig anderes. Das ist wie Fliegen und Fliegen fangen. Fliegen ist eine Tätigkeit und Fliegen fangen, das ist ja auch eine Tätigkeit. Anderes Beispiel. Nase putzen und an der Nase rumführen. Ersteres macht man mit einem Taschentuch und letzteres nicht. Oder mit einem Taschenbuch. Wie Taschenbuch? Ich dachte, Sie lesen keine Bücher, Maloney. Was ist jetzt? Bin ich verhaftet oder was? Sie besitzen nach wie vor einen Schlüssel zu Piet Künstlers Wohnung. Hä? Na und? Das Nachmachen von Schlüsseln dürfte kaum für eine Gefängnisstrafe reichen. Eindringen in eine fremde Wohnung und einen Schädel auf dem Bett zurücklassen, das ist strafbar. Und Sie haben Xaver Hirt angestiftet, Künstler einen Schrecken einzujagen. Angestiftet? Ja. Ich? Ich bin doch nicht blöd. Wenn Xaver glaubt, dass er mir mit solchen Taten imponieren kann, dann ist das sein Problem. Sie hatten sich einen perfiden Plan zurechtgelegt. Sie wussten ja, dass Künstlers Gewissen von diesem Ereignis geplagt wurde. Sie wussten, dass er den Schädel genau so deuten würde, wie Sie es sich wünschten. Und mich spannten Sie ein, damit ich glaubte, dass Sie sich vor ihm fürchteten. Dabei war er es, der sich zu fürchten hatte. Moment mal, Loni, was für ein Gewissen hat Künstler geplagt? Er hat einen Mann verbluten lassen. Dafür gibt es keinerlei Beweise. Natürlich nicht. Aber in seinem Kopf lief es genau so ab. Mich hat er auch ganz kalt abserviert. So etwas lasse ich nicht auf mir sitzen. Sie geben also zu, dass Sie diesen Piet Künstler töten wollten? Ist töten wollen strafbar? Vor Gericht wurde Ihre Frage später mit Ja beantwortet. Trotzdem fiel das Strafmaß gnädig aus. Piet Künstler zeigte sich reuig und seine Geschichte wurde in den Medien breitgetreten. Schließlich meldete sich jener Mann, den er damals halbtot liegen gelassen hatte. Es ging ihm prächtig und er konnte sich nur vage an den Vorfall erinnern, weil er damals im Vollrausch gewesen war. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Geständnis.